Byte FM. Es ist 8 Uhr. Time Tunnel. Zurück zur Musik. Reinspaziert und willkommen beim vielleicht aufregendsten Jahr der Musikgeschichte überhaupt. Hier ist der Time Tunnel mit dem Jahr 1981. Eine Stunde lang Musik nur aus diesem einen Jahr, in dem so viele verschiedene Musikrichtungen nebeneinander standen, in dem der Funk auf einmal wieder Einzug hielt, in dem Synthie-Pop Pop wurde, in dem Punk irgendwie auf einmal schon fast wieder altbacken klang. All das und noch viel mehr hier in den kommenden 60 Minuten. Mein Name ist Martin Böttcher. Viel Spaß dabei. Was trägst du heute Nacht? die deutsch-amerikanische Freundschaft, hat 1981 gleich zwei Alben veröffentlicht. Das hier war Was ziehst du an heute Nacht aus dem Album Gold und Liebe. Das andere hieß Für immer. Gabi Delgado Lopez und Robert Girl, das waren die beiden einzigen übrig gebliebenen von deutsch-amerikanische Freundschaft. Ende der 70er hatte sich diese Band nämlich gegründet. Da waren noch diverse andere Leute da, ich glaube insgesamt fünf. Und so nach und nach haben Gabi Delgado Lopez und Robert Girl diese anderen rausgedrängt, sind dann schließlich nach London gegangen, haben da diese Platte produziert und nicht nur diese Platte, sondern ihre Platten und diesen Prototyp geschaffen. Heute hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass das sehr frühe Vorgänger der Technomusik eigentlich waren. Damals eine mit Synthesizern angereicherte Art von New Wave. Und das gibt so ein bisschen hier die Richtung vor im Time Tunnel 1981, aber nicht nur, denn das ist auch ein Jahr, in dem zum Beispiel der Rock'n'Roll in irgendeiner Art und Weise, nämlich in Form einer neuen Jugendbewegung, auf einmal auch wieder da war. Hier sind The Meteors. The Meteors are pure psychobilly, sagt Peter Paul Fenech, der Sänger und Erfinder der Meteors. Bis heute, tritt bis heute auf. 1981 kam das erste Album der Meteors raus, Psychobilly, eine Art von Rockabilly, also Rock'n'Roll aus den 50ern genommen, mit der Attitüde der Punkmusik verquickt und das Ganze dann eben mit ziemlichem Erfolg Anfang der 80er verbreitet. Überhaupt Anfang der 80er, was war das für eine Zeit da? Diverse Jugendbewegungen stritten da miteinander um Mitglieder, aber auch so gegeneinander. Richtige Kleinkriege brachen da aus. Die Skinheads, die ja Ende der 60er, Anfang der 70er eigentlich mal kurz da waren, auch die erlebten ein Revival. Rockabillys gab es, Psychobillys, Tets waren noch übrig geblieben. Es gab auf einmal New Wafer oder auch New Romantics, die dann später zu den Gothics wurden. Es gab Mods, alle die waren da, tummelten sich. Es gab auch schon frühe Hip-Hopper, natürlich. Und all das wird heute hier in dieser Sendung im Time Tunnel mit Musik aus dem Jahr 1981 natürlich unterfüttert, was ich hier behaupte. Wir machen noch weiter mit einem Neo-Rockabilly-Song, nämlich einer zweiten Band, einer sehr frühen Neo-Rockabilly-Band neben den Meteors, Restless. Die haben auch 1981 ihre allererste Single veröffentlicht, darauf der Song Long Winding River. Long Winding River. Winding River von der Band Restless aus dem Jahr 1981. Die Fans dieser Musik, die mit der Tolle oben auf dem Kopf, wurden ja damals auch gerne ein bisschen belächelt. Und der ein oder andere vermutete da wohl auch so eine Rückwärtsgewandtheit. Dachte wahrscheinlich, die sehen sich so nach den heilen 50ern, sind irgendwie ein bisschen konservativ. Aber ich glaube, genau wie alle anderen Jugendbewegungen zu der Zeit, stimmt das überhaupt nicht. Man wollte damals irgendwie dabei sein bei irgendwas. Man wollte anders sein, sich abgrenzen. Man wollte was Besonderes sein. Und damals, ich kann mich erinnern, ich meine 81, da war ich wirklich noch ziemlich klein, aber da war es trotzdem so, da war das eher die Regel, dass man irgendwie ein bisschen anders aussah, als dass man zu den Angepassten gehörte. Wobei, auch das muss ich hier sagen, das gilt wahrscheinlich eher für meine Heimatstadt Berlin als zum Beispiel fürs Land. Ohne, dass ich jetzt irgendwas gegen Leute vom Land sagen möchte. Gleich hier vorweggeschickt. Wir werden wieder elektronischer und widmen uns einer Band, die 1981 nicht die Karriere, die Bandkarriere startete, aber das erste Mal mit einer Platte so richtig auf sich aufmerksam machte. Hier ist New Order. Thank you. Never End von New Order, der mich ja immer sehr an In Between Days von The Cure erinnert. Aber da ist natürlich klar, wer letztendlich, wenn überhaupt, von wem geklaut hat. The Cure, glaube ich, ihren Song, war das Mitte der 80er, auf jeden Fall lange nach dieser Veröffentlichung von New Order rausgekommen. Aber New Order können sich übrigens auch selber beklauen, beziehungsweise haben sich selber geklaut. Ihr großer, großer Hit, Blue Monday, wird immer noch behauptet, dass das die Maxi-Single war, die sich am allermeisten in der Welt verkauft hat. Also unglaubliche Verkaufszahlen. Und es gibt einen Vorläufer zu Blue Monday, der sich schon sehr ähnlich anhört. Er stammt aus dem Jahr 1981 und zwar vom Ende des Jahres 1981. Da kann man sehr schön den Bruch erkennen, der bei New Order sich abgespielt hat. New Order ja entstanden aus der Band Joy Division. Nachdem sich deren Sänger Ian Curtis umgebracht hatte, hat der Rest der Band weitergemacht, hat aber gesagt, okay, wir benennen uns aber um, sind dann auf New Order gekommen und waren so ein bisschen, um sich abzulenken, unter anderem wohl, ich glaube in New York, in irgendwelchen Clubs und haben da so funkigen Disco-Sound für sich entdeckt, Dance-Music, und dann daraufhin ihre eigene Musik ein bisschen geändert. Das Ergebnis hören wir jetzt. Für mich der Vorläufer von Blue Monday, Everything's Gone Green. We'll be right back. drinking cans, looking at the billboard, also runs, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, mating when I can, whistling in the darkness, shining in the night, coming to the conclusion, right is night is tight. Walking, walking in the rain. Come in all you jesters, enter all you fools. Sit down, no, no, older fools. Trip the light, fantastic. Wibble hips, coming to the conclusion, button up your lips, walking, walking in the rain. Der besten, auf jeden Fall eines der am besten produzierten Alben 1981, das war Grace Jones mit ihrem Nightclubbing-Album, daraus der Song Walking in the Rain. Für dieses Album hatte sie sich Hilfe geholt, Produktionshilfe, was heißt Hilfe, die haben ja eigentlich den ganzen Sound gezaubert, nämlich zwei Reggae-Produzenten, Sly and Robbie, die haben diesen wunderbaren Sound da hinbekommen. Sehr kühl wirkte das damals, Anfang der 80er, und das war ja auch gewollt. Das war die Zeit, darf man nicht vergessen, in dem Bars und Clubs mit Neonlicht und Kacheln an den Wänden eine gewisse Coolness versprühen wollten. Und da brauchte es natürlich auch die passende, möglichst wenig körperliche Musik dazu. Synthesizer-Klänge, elektronische Klänge, durchproduzierte Klänge, da natürlich ideal. Und eine Band, die das vielleicht später noch vervollkommnen sollte, aber 81 ihr erstes Album abgeliefert hat, das war Depeche Mode. Photographic vom ersten Depeche Mode Album Speak and Spell aus dem Jahr 1981. Es gab damals, Anfang der 80er, verschiedene Plattenlabel, die sich auf die damals noch neue Synthesizer-Musik konzentriert hatten. Eins davon war Mute Records. Die hatten sich Depeche Mode gekrallt und der Chef von Mute Records, der Gründer Daniel Miller, der hat eine andere große Band der 80er Jahre am Anfang produziert. Er hat die ersten beiden Singles mit Softcell gemacht. Softcell am Anfang ihrer Karriere aber nicht sonderlich erfolgreich. Ihre Plattenfirma Phonogram, bei der die ersten beiden Singles rausgekommen sind, hatte ihnen damals gesagt, ihr kriegt noch eine einzige Chance, wenn das nichts wird, dann müssen wir uns leider trennen. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen alten Klassiker aus den 60ern wieder aufleben lassen, Tainted Love, den im neuen Soundgewand mit Synthesizern veröffentlicht und damit einen der besten, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bestverkauften Songs der 80er produziert. Den hören wir jetzt aber nicht, sondern von ihrem 81er Album Nonstop Erotic Cabaret, wo auch Tainted Love drauf ist, gibt es jetzt sozusagen ein Doppel, nämlich Entertain Me und Chips on My Shoulder. Die sind nämlich, auch das war neu, so ineinander produziert worden. Es gab auf der Platte praktisch keine Pause mehr zwischen diesen beiden Songs. Deshalb hören wir jetzt 7 Minuten lang Softcell. Trying to please all these people around me is trying to reach for the moon. The moon. I see their faces looking so empty, saying I hope that they'll finish soon. So soon. Could be a chat show, could be a go-go. Reaction would be the same. Same. So here I go though, why I don't know, trying to prove myself again. Blank as can be, and I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but no, I don't like it. It just goes on over and over and over and over and over again. I try to give them all of my best, and it's taking a turn for the worse. Oh no! Things going wrong start to sing the wrong song. I think that we must be cursed. You betcha! Playing the wrong tune, pity the wrong note. This is where my nut become frayed. It's falling apart, why did we ever start? And do you think we'll be paid? Yeah! Entertain me, I'm as blank as can be. And I've seen it before, and I've done it before. And I think that I like it, but now I don't like it. It just goes on over and over. Just a mistake. She's smiling at me, but he's frowning at me. Which conclusion do I make? Fold all your arms and look straight ahead at this puppet on a string. You're feeling confused, but you've made a decision. You don't like anything. Entertain me, I'm as blank as can be. And I've seen it before, and I've done it before. And I think that I like it, but no, I don't like it. It just goes on over and over. And I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but now I don't like it. control them all. As I grow old, I feel I owe a debt for the things I don't get. I only miss out while I was there before. I sit in a corner, sit on the floor. Misery complains, self-pity, injustice. Time. I'll talk about famine while cooking my dinner. Don't you feel guilty? Don't you feel pity? While my head gets fatter and the starving gets thinner. Misery complains, self-pity, injustice. Misery complains, self-pity, injustice. Misery complains, self-pity, injustice. Chips on my shoulder, chips on my shoulder. Stimme natürlich gehört Mark Almond hier von Softcell aus dem Jahr 1981. Am spannendsten finde ich ja hier beim Time Tunnel immer, wie Musiker sich über die Jahre sozusagen retten, wenn neue Bewegungen, neue Moden, neue Trends kommen, wie die auf einmal versuchen, Teil des Ganzen zu werden. Ich dachte früher immer, das funktioniert nicht, das sind dann so alte Säcke, denen nimmt man das nicht mehr ab. Aber es gibt immer wieder Beispiele, angefangen in den 50ern, die mit Rhythm and Blues angefangen haben, auf einmal Soul und Funk auch in den 60ern und 70ern gemacht haben. Das geht schon. Und einer, den ich da auch zuzählen würde, ist Rupert Hine. Falls der Name euch jetzt nichts sagt, macht nichts. Den Song, den ich gleich spielen werde, den könnte man schon kennen. Rupert Hine, auch Anfang der 70er angefangen und auf einmal 1981 war er als Solokünstler mit einem ziemlich eindrucksvollen Synthie-Pop-Werk da. Immunity heißt diese Platte. Das war die Platte, die sich für ihn am besten verkauft hatte. Rupert Hine, ansonsten auch eher ein Mann, der im Hintergrund gewirkt hat, hat unter anderem Chris de Burgh produziert, Saga, Tina Turner, Rush und so eine Sachen, Howard Jones glaube ich auch. Der hat also vielen, vielen Künstlern zum Erfolg verholfen und zumindest 1981 mit dieser einen Platte sich selber auch. Hier ist der Track I Hang On to My Vertigo von Rupert Hine von seinem Album Immunity. on the edge with a bad mind, privately found the best release I know, some way to let go. Vertigo, I hang on to my vertigo. A slow death ahead is a sad slide, perfectly formed to feel the fall like lead. A balcony for my bed, I hang on to my vertigo. I hang on to my vertigo. Großartiger Sound, finde ich, und großartiger Song, Rupert Hine mit Hang On To My Vertigo. Hätte jetzt gut und gerne Lust, auch noch andere Songs von diesem Album zu spielen, aber die Zeit reicht natürlich nicht. Eine kurze Info aber noch zu Rupert Hine, finde ich nämlich sehr lustig. Schon das folgende Album im Jahr 82 wurde dann von der Kritik nicht mehr besonders wohlwollend aufgenommen. Und wenig später versuchte er es dann mit einer neuen Band, den Think Man, trat mit denen auch auf, was sich später rausstellte. Das waren bezaubernde Schauspieler, die er da auf die Bühne gepackt hat, um zu suggerieren, er wäre jetzt in einer Band. Eigentlich waren das auch Solo-Sachen, die er da spielte. So viel Dreistigkeit muss man mal haben, aber es hat auch nicht zum Erfolg geführt. Ich habe es am Anfang der Sendung schon angedeutet und jeder, der ein bisschen rechnen kann, kann sich auch selber ausrechnen. Anfang der 80er, 81, das war natürlich auch eine Zeit, in der es weiterhin Sachen aus der Bronx gab, aus New York. Hip-Hop, genau. War ja kurz zuvor da geboren worden und jetzt drängte das auch an die große Öffentlichkeit. Wir hören mal einen Track, der mir aus der Zeit besonders ans Herz gewachsen ist. Hier ist Teesky Valley mit deinem Catch the Beat. Everybody so glad you're here. All the people in the front, the people in the rear. When you came to the door, you was expecting to see Grand Groove Rock, the ceremony. Well, I'm the capital T, as in tech. I got the double E, which follows in the back. I'm the S, the K, and the I. I'm the lady romancer. I'm the cool fly guy. I'm the lady chaser. I'm the rhyme creator. When I say a deaf rhyme, Frank, you never hear one greater. Like a hip hop, a little hip hop, but gotta listen to me, T-Ski, while I rock the spot. I catch the beat. I catch the beat. It's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T. It's your body. I catch the beat. It's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T-T-T-T. In your mind. And your body. Everybody's grooved, they got the fly girls clapping their hands. Oh, well, the best of the deaf MCs in the West. T-Ski is on the mic stand. Somebody started something, everybody's jumping. All the girls are in a fist fight. You see, they melt like butter when they see Slick Crocker make his appearance of the night. And if you're thinking that we'll get to spanking, you know that you're on the right track. Because the crew that should be the head of your head, cause you know we got it like that. I catch the beat. So sweet. It's the G-R-A, the N, the D, the G-R-O, the V, the E, the B, the E, the A, the T, the Grand Groove beat in your body. I catch the beat. And now T-Ski, I'm not quite through. I got another funky break for you. Hit it. You see, when I was just an itty bitty lad, my mama said to me, T-Ski, you have a golden voice, you know you make a deaf MC. So these words she said, they stuck in my head, I remember them to a T. Tell us about it. Well, there's a lot of MCs out in the land, but there's one better than me. Now, I catch the beat. So sweet. It's the T, the E, the E, the B. No matter how you start, you still got B. I'll catch the beat. Oh yeah. I'll stomp your feet. It's the beat that makes you want to freak. A one night, a 7 days a week. I'll catch the beat. The funky beat. Come on, yo, I get them out of your seat. I catch the beat. Well, I'm good, man, I am the best. You just give me a mic, I'll pass the test. Just rocking the beat with the most finesse. I'm gonna do it at your request. Because I am the man with the master plan. I got more rhymes than the beach got sand. The herd of me in Germany, London, Paris, other countries. See, I put on the show for the... Wir haben es gerade gehört, ne? They heard it in Germany, London, Paris, other countries. Nun gut. Vielleicht geografisch nicht ganz korrekt, aber trotzdem coole Textzeile von T-Ski Valley, der übrigens auch mit einem Reggae-Produzenten zusammenarbeitete, nämlich mit Glenn Adams. Es gab 81 auch schon so etwas wie die Superstars des Raps, des Hip-Hops. Das waren Grandmaster Flash and The Furious Five. Wobei das ja nicht so ganz klar ist, was ist da eigentlich Grandmaster Flash und was ist da eigentlich Melly Mel? Macht der da nicht viel mehr? Ist der nicht für viel mehr verantwortlich? Aber Grandmaster Flash war vielleicht der bekanntere Name. Wir hören einen Track, der einen kleinen Ausblick auf die nächsten Sendungen des Time Tunnels gibt. Wie gesagt, man da einen Vorausblick auf den Elektro-Funk, damals auch kurz Elektro genannt, bekannt geworden als Musik, zu der Breakdancer gerne ihren Robot-Dance und ihren Electric Boogie gemacht haben. Hier ist Scorpio von den Grandmaster Flash and the Furious Five. Scorpio. Scorpio, einer der Mitglieder von den Furious Five von Grandmaster Flash, und so genau hieß auch der Track, den wir hier gerade kurz angehört haben. Ich wollte nämlich zum Schluss noch einen spielen von den Simple Minds. Es gab eine Zeit, als die Simple Minds sich cool und gut angehört haben. Das war 1981. Sie haben ein Album rausgebracht, Songs and Fascination, und darauf gibt es einen Track, der heißt Seeing the Angels, und den hören wir hier zum Abschluss vom Time Tunnel. Ich bin Martin Böttcher, verabschiede mich, bis dahin. for the twisted and anxious days that stand alone and crying out, seeking out the angels from the rescued pools of life that stand alone and crying out.